Kapitel 14. Das Element des Glaubens. Die Bibel sagt, dass wir gemäß unseres Glaubens prophezeien sollen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Römer 12, 6. Glaube aktiviert die geistlichen Gaben genauso, wie alles andere, das wir von Gott erhalten. Viele Christen wünschen es sich aufrichtig, zu prophezeien, aber sie erwarten von Gott, sie in eine Art Ekstase oder Trance zu versetzen, in der ihr Mund sich öffnet und eine Prophetie hervorkommt. Gerade so, wie wir im Heiligen Geist getauft werden und Gott uns die Gabe der Zungenrede gibt, müssen wir im Glauben aussprechen, was uns der Geist Gottes gibt. Ich habe viele Christen gefragt, wie sie mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden und in neuen Sprachen zu reden begonnen haben. Ich frage sie, ob der Heilige Geist über sie gekommen ist und ihre Zunge gegen ihren Willen benutzt hätte, sie in Bewegung gesetzt hätte und plötzlich fanden sie sich selbst in neuen Zungen sprechen. Sie alle stimmten damit überein, dass der Heilige Geist ihnen die Worte gab, aber sie mussten im Glauben aussprechen, was Gott ihnen gab. Auf dieselbe Art und Weise müssen wir im Glauben die Prophetie aussprechen, die Gott uns zuteil werden lässt. Nachdem wir gemäß unseres Glaubens prophezeien und der Glaube wächst, wenn wir ihn anwenden, können wir in diese Gabe der Prophetie nur wachsen, wenn wir im Glauben aussprechen, was Gott uns gibt. Viele Christen, die am Anfang dieser Gabe stehen, fürchten sich, aufzustehen und auszusprechen, was sie von Gott empfangen haben, weil sie sich mit jemandem vergleichen, den Gott vielleicht seit Jahrzehnten in dieser Gabe verwendet, und sie sehen sich selbst als zu gering in diesem Bereich. Ich habe dieses Glaubensprinzip sehr früh in meinem Christenleben verstanden. Ich habe meinen Glauben immer wieder aktiviert. In vielen Fällen hatte Gott mir ein einfaches Wort gegeben oder eine Person gezeigt, zu der er sprechen wollte. Es war erst dann, als ich meinen Mund geöffnet hatte und einen Glaubensschritt nahm, dass Gott mir erstaunliche Worte für diese Menschen gab. Bevor ich meinen Mund öffnete, hatte ich nur einige wenige Worte für sie. Manches Mal hatte ich nicht einmal ein prophetisches Wort, außer dass der Herr ihnen durch mich eine Prophetie geben wollte. Oft hat es allen Glauben mit Furcht und Zittern gebraucht, ein Wort zu sprechen, das erst zu fließen begann, als ich den ersten Satz zu einer bestimmten Person zu sprechen begann. Mit Glauben ist es wie mit unseren Muskeln. Er wächst nur, wenn wir beginnen, ihn zu gebrauchen. Die Bibel sagt, dass jedem Christen ein Maß des Glaubens gegeben worden ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Römer 12, 3. Einige Menschen scheinen weit mehr Glauben zu haben als andere. Das kommt daher, weil sie ständig ihren Glauben anwenden, deswegen wächst er. Dasselbe gilt für die Gabe der Prophetie. Viele Menschen nehmen ständig einen Schritt des Glaubens und wenden diese Gabe an, darum wächst ihr Glaube ständig und sie prophezeien mehr als andere. Jede Person, die dieses Buch liest, ist mit Muskeln geboren worden. Da gibt es keine Ausnahme. Warum haben dann manche Menschen größere Muskeln als andere? Weil sie sie mehr benutzen. Sie gehen ins Fitnessstudio und trainieren hart. Sie nehmen schwere Gewichte und stemmen sie. Das ist nicht leicht und oft haben sie Schmerzen. Aber sie wissen, dass der einzige Weg, um ihre Muskeln wachsen zu lassen, der ist, dass sie durch den Widerstand des Gewichts drücken und nicht aufgeben. Mit dem Glauben ist es genau gleich, auch mit dem Glauben ans Prophezeien. Je mehr du gegen die Schwierigkeiten, Mühsal, Verwirrung und Zweifel presst, desto mehr werden deine Glaubensmuskeln wachsen und umso mehr wird Gott dich in dieser wunderbaren Gabe verwenden können. Ich habe eine Menge an geistlichem Gewicht über viele Jahre in diesem Bereich gestemmt, darum konnte Gott mich auf viele wunderbare Arten verwenden und Leben, Gemeinden und sogar Denominationen verändern. Bleib dran, presse gegen den Zweifel hindurch und prophezei weiterhin, es wird deine Muskeln wachsen lassen. Menschen, die in Meetings waren, in denen ich prophezeit habe, sagten mir, dass ich mit solch einer Kühnheit spreche, doch sie haben keine Ahnung von der Furcht und dem Zittern in meinem Innern, das ich durch Glauben besiege. Wir prophezeien gemäß unseres Glaubens. Ahme nie jemanden nach oder prophezeie wie jemand anderer. Du musst gemäß deines Glaubens prophezeien. Wenn du dich ernsthaft danach ausstreckst zu prophezeien, wird Gott dir diese Gabe geben und dich zu verwenden beginnen. Glaube wächst nur, indem man ihn anwendet. Als ich das Gemeinden und Menschen lehrte, die nie zuvor prophezeit hatten, überwanden sie ihre Furcht und öffneten im Glauben ihren Mund und sprachen aus, was Gott zu ihrem Geist sprach. Ich habe unglaubliche Resultate gesehen, Viele Leben wurden verändert und Gemeinden wurden erbaut von Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben prophezeit hatten. Nur das Praktizieren lässt uns im Prophetischen wachsen. Glaube nimmt den ersten Schritt, bevor er die ganze Treppe sieht. Viele Menschen erzählen mir, dass der Hauptgrund, warum sie nicht prophezeien, der ist, dass sie sich nicht sicher sind, ob das Wort von Gott oder von ihnen selbst ist. Sie werden das nie herausfinden, wenn sie nicht beginnen, im Glauben zu sprechen und zu prophezeien. Ich komme später auf das Thema zu sprechen, Prophetie zu testen, belehrbar und korrigierbar zu sein. Wir lernen durch das Praktizieren, nicht durch Wissen alleine. Das gesamte Christenleben ist ein Leben aus Erfahrungen und Praxis, wenn wir Gottes Wegen folgen. Es ist dasselbe in allen Aspekten des christlichen Lebens. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten, stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Hebräer 5, 12 bis 14. Der Ausdruck aufgrund ihrer Erfahrung bedeutet Praxis. Wie nun werden wir geistlich reif? Indem wir Dinge in die Praxis umsetzen. Wenn wir anwenden, was uns die Bibel lehrt, werden wir geistlich reif. Es ist dasselbe mit dem Prophetischen und der Gabe der Prophetie. Wir brauchen uns vor Fehlern nicht zu fürchten, wir müssen im Glauben gehen, wachsen und im Vorwärtsgehen lernen. Wir müssen lernen, unseren Eindrücken Ausdruck zu verleihen.